seltsam wechseln die Farben und die Stunden, wechseln sie nicht. Blaue Augengläser, am Mittag gelbe, beim Sonnenuntergang der Straße. Rote Funken flohen ab und zu aus den Ritzen des Schloss. Irgendwo arbeiteten sie wohl Eisen. Gelbe, verkrampfte, thank you. Ein Streich uns.